Ich wünsche frohe Weihnachten, Ursula. In der kalten Winterluft erleuchten die Lichter. Ursula, mein Herz singt, du bist die Fröhlichkeit. Frostige Nächte und der Schnee erglitzert. Für dich, mein Freund, gibt's Herzen voller Einigkeit. Mit Liebe und Lachen, die Freude weht im Wind. Bleib gesund, du bist das Licht in dunkler Nacht. Ein gutes Herz, das Freude in die Welt entfacht. Frohe Weihnachten, Ursula. Plätzchen duften süß und Kinderlieder stehen stolz geschmückt mit buntem Glanz. Gemeinschaft und Wärme, wir lassen unseren Sorgen. Ursula, die Hoffnung blüht im Land der Weihnachtstanz. Liebe und Lachen, die Freude.